Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Schifffahrtübung des Gebirgsinfanteriebataillons der 1045. Truppe der koreanischen Volksarmee. Mit ihm sah sich Chaeryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, die Übung an. Kim Jong-un blickte freundlich auf die zuverlässigen Offiziere und Soldaten des Gebirgsinfanteriebataillons, die auf dem Übungsplatz angetreten waren, und sagte dabei, alle sehen hervorragend aus. Man solle künftig einen heftigeren Wind für die Durchsetzung der Übungskurse und Prinzipien der Partei bewirken und dadurch alle Armeeangehörigen zu den tapferen Kämpfern und Tigern im Gebirge entwickeln. Nachdem er einen Bericht über den Übungsplan hörte, wies er an, die Übung zu beginnen. Als er die Offiziere und Soldaten bei der stürmischen Schifffahrt verschiedene schwierige Kampfhandlungsbewegungen machen sah, meinte er lobend, dass die Gebirgsinfanteristen wirklich ausgezeichnet üben. Er fuhr fort, im Einklang mit den Forderungen des modernen Krieges und den Besonderheiten der Angriffs- und Verteidigungsoperationsfelder soll man die Formen und Methoden der Gebirgsinfanterieübungen qualitativ ständig verbessern und große Ansprüche an die Übungen für ersten Krieg stellen. Dadurch sollen die Schützenkunst der Armeeangehörigen und ihre Fähigkeiten zur Überwindung des Gebirges, zum Marsch im Gebirge, zum Überfall und zur Erhaltung der Existenz im Freien entscheidend verbessern. Die Gebirgsinfanteristen sollen im Krieg auf den Bergen in den Kampfhandlungszonen ganz schnell operieren und überall den Feinden ernste Schläge versetzen, bevor sie zu sich kommen. Die Offiziere sollen auf den härtesten Geländen die Gebirgsgefechtsübungen wie im ersten Krieg organisieren und dabei den Gebirgsinfanteristen die Tapferkeit und Flinkheit beibringen. Kim Jong-un lobte das Gebirgsinfanteriebataillon dafür, dass die Übung der Forderung der eigenschöpferischen Kampfmethode der Partei der Arbeit Koreas entsprechend erfolgreich stattfand und ließ es mit den Offizieren und Soldaten des Bataillons ein Erinnerungsfoto machen. Er hob hervor, in Korea, wo es viele steile Berge gebe und viel Schnee, haben die Gebirgsinfanteristen eine sehr wichtige Kampfmission. Dann stellte er den Gebirgsinfanterietruppen programmatischen Aufgaben.